Der große Unbekannte. Ein Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Karl Richard Schon. Heute hören Sie den 3. und letzten Teil. Die Regie hat Hermann Pfeiffer. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie kennen mich bereits, aber aus Höflichkeit möchte ich mich für eventuell neu Hinzugekommene noch einmal vorstellen. Mein Name ist Edgar Dickens. Ich schreibe Kriminalgeschichten. Oder besser gesagt, ich berichte über Kriminalaffären aus dem Leben. Das Außergewöhnliche an Ihnen ist, ich möchte mich aus Bescheidenheit korrigieren, das für mich Außergewöhnliche an Ihnen ist die Tatsache, dass ich selbst immer in diese Geschichten verwickelt werde. Ich ziehe so etwas magisch an. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Ich weiß es nicht. Ich konnte es bis heute nicht ergründen. Aber gehen wir wieder in das Zimmer des Chefinspektors Nutting in Scotland Yard zurück, der gerade mit seinen beiden Mitarbeitern, dem Inspektor Holloway und dem Sergeant Crocker, in ein ernsthaftes Gespräch verwickelt ist. Das Testament ist also unanfechtbar, Chef. Ja. Die Unterschrift Harold Jenkins ist echt. Das haben die Experten vom Yard festgestellt. Dann kann also Miss Bellaby die Erbschaft jederzeit antreten. Falls wir ihr nicht beweisen, dass sie am Tod des Kunsthändlers zumindest mitschuldig ist. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso unwahrscheinlicher kommt mir das vor, dass dieses Mädchen etwas mit einem kaltblütigen Mord zu tun haben könnte. Chef, ich bin ein alter Fuhrmann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich jedes Verbrechen jedermann zutrauen kann. Aber freilich, wenn man in Miss Bellabys schöne Augen blickt, da wird man eben schwach, nicht nur Crocker. In jeder Beziehung. Rekapitulieren wir. Harold Jenkins hat London am 14. April verlassen. Das wissen wir von Mrs. Kent, seiner Haushälterin, und dem Angestellten in seinem Laden in der Ivy Lane. Am gleichen Tag verlässt Margaret Bellaby ihre Wohnung, ohne ihrer Mutter zu sagen, wohin sie geht, noch wann sie zurückzukehren beabsichtigt. Nach Dr. Meldons Bericht wurde Jenkins irgendwann am 15. oder 16. April in die Themse geworfen. Ermordet. Gleichzeitig aber deuten die Fußspuren im Garten und auf der Wiese hinterm Haus darauf hin, dass die Tat erst in der Nacht zum 17. April geschehen ist. Margaret Bellaby bleibt mehrere Tage verschwunden und taucht dann in der Wohnung von Mr. Dickens auf, der mit der ganzen Geschichte bestimmt nichts zu tun hat. Inzwischen führt uns die Spur über Stuart, dem Heizer und Gärtner, zu Harry Brett in Chelsea, einem Kunstmaler, der gleichfalls verschwunden ist. Stuart behauptet, Brett nicht zu kennen. Margaret Bellaby behauptet, dass ihr Jenkins unbekannt sei. Ein Beweis, dass beide nicht die Wahrheit sagen, ist von uns nicht zu führen. Fest steht lediglich, dass Miss Bellaby Harry Brett kennt, denn er hat sie ja gemalt und sie war auch der Meinung, dass wir sie seinetwegen gesucht haben. Aus Jenkins Tätigkeit bei der National Gallery haben wir erfahren, dass er vor einigen Jahren Expertisen über Gemälde verfasst hat, die deren Echtheit bestätigten. Später stellt sich heraus, dass das nicht zutrifft. Jenkins wird wegen Fahrlässigkeit als vereidigter Sachverständiger entlassen. Der Verdacht liegt nahe, dass er sich auch als Besitzer des Kunstladens mit dem Vertrieb gefälschter Bilder betätigte. Ist Harry Brett der Hersteller der Fälschungen? Kommissar Bradley vom Fälschungsdezernat bestätigt, dass in New York und Brüssel Falsifikate französischer Impressionisten aufgetaucht sind und dass die Spur nach London weist. Tja, das alles hängt irgendwie zusammen und doch gleichzeitig in der Luft. Und die Hauptsache, was das Motiv betrifft, weshalb Jenkins getötet wurde, so kann man aus alledem keine vernünftigen Schlüsse ziehen. Eben. Und um den Mord geht es uns ja in erster Linie. Stuart und Brett. Sie könnten ihn ausgeführt haben. Denn wir haben es mit 2 Tätern zu tun, die Blutgruppen 0 und A beweisen, die von unserem Spurensicherungsdienst in Jenkins Wohn- und Badezimmer festgestellt wurden. Aber warum haben Sie, wenn wir einmal annehmen, dass Sie es gewesen sind, Jenkins getötet? Und warum dieser Umstand, ihn zuerst bewusstlos zu schlagen, um ihn dann in die Themse zu werfen? Die Vortäuschung eines Selbstmordes scheitert am Zustand von Jenkins Wohnung, der auf einen Kampf hinweist. Holloway, irgendwie irgendwie komme ich da nicht durch, verdammt doch mal. Na nun, seit wann fluchen Sie denn, Chef? Seit eben, und Sie können es mir wirklich nicht verdenken. Niemand tut das, Chef. Nein, kein Mensch. Ja? Sergeant O'Kelly ist da, Sir. Na nun. Aber lassen Sie ihn herein. Darf ich mich einen Moment entschuldigen, Chef? Wo wollen Sie denn hin, Crocker? Ach, nur so, ich möchte mich nach irgendetwas erkundigen. Na gut. Aber bleiben Sie nicht so lange weg. Okay. Tag, O'Kelly. Tag, Crocker. Tag, Chef. Nanu, wieso sind Sie hier, O'Kelly? Sie sind vom Überwachungsdienst und Sie hatten doch den Auftrag, Stuart auf den Fersen zu bleiben. Das habe ich ja auch getan, aber... Was ist denn mit Ihrem Auge? Sieht verdammt nach einem Boxkampf aus. So war es, Mr. Holloway. Stuart? Darf ich der Reihe nach erzählen? Na, legen Sie los. Also, gegen 9 Uhr heute Morgen verließ Stuart seine Wohnung und ging zur U-Bahn-Station Twickenham. Er fuhr bis Earl's Court und ging dann zu Fuß in Richtung Kensington. Er schien kein bestimmtes Ziel zu haben, weil er sich ganz wie ein Spaziergänger verhielt. Ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt schon bemerkt hatte, dass ich ihm folgte, aber auf alle Fälle stieg er plötzlich in ein Taxi. Glücklicherweise konnte ich auch eins erwischen und folgte ihm. Am Cavendish Square verließ er sein Taxi und ging zum Oxford Circus, besah sich die Auslagen der Geschäfte und war plötzlich verschwunden. Ich nahm an, dass er sich nach Soho absetzen wollte und hatte wieder Glück oder auch Unglück, wenn Sie an mein Auge denken. Denn auf einer Bank am Golden Square sah ich ihn wieder. Er saß ganz ruhig zwischen ein paar alten Leuten und unterhielt sich mit ihnen. Als er mich bemerkte, stand er auf und verdrückte sich. Ich folgte ihm wieder, aber hinter einer Hausecke stand er plötzlich direkt vor mir und fuhr mich an, was ich von ihm wolle. Bevor ich ihm noch eine Antwort geben konnte, schlug er zu. Ich ging zu Boden und als ich wieder zu mir kam, war er verschwunden. Das ist mein Bericht, Mr. Nutting. Klar und deutlich. Direkt klassisch. O'Kelly, Sie sind ein Gartenzwerg. Hallo, Chef. Ich hab's herausbekommen. Was? Na, wo Harry Brett steckt. Er ist am 14. mit Miss Bellaby nach Rom geflogen. Und Margaret Bellaby ist ein paar Tage darauf allein wieder zurückgekehrt. Haben Sie die Passagierlisten der Flüge von Rom nach London auch durchgesehen? Selbstverständlich. Miss Bellaby kam am Sonntag allein in London an. Holloway, geben Sie ein Fernschreiben an die Polizeidirektion in Rom. Wir müssen herauskriegen, was Mr. Brett im sonnigen Süden vorhat. Hier, Sir, das Antwortschreiben aus Rom. Gesuchter Harry Brett wohnte vom 14. bis 19. April Hotel Astoria. Hat Rom mit unbekanntem Ziel wieder verlassen. Was sagen Sie dazu, Chef? Na, das ist doch ganz klar. Dann kommt Brett als Mörder nicht in Frage, weil die Tat am 15. oder 16. passiert ist. Nicht wahr, Chef? Es sieht so aus. Bleibt uns also nur dieser Stuart. Und er ist vielleicht im Augenblick dabei, England ebenfalls zu verlassen. Das glaube ich nicht. Weshalb glauben Sie das nicht, Chef? Nun, zum Beispiel, weil O'Kelly kein Wort davon gesagt hat, dass Stuart einen Koffer bei sich gehabt hat. Ach ja. Wenn jemand eine größere Reise vorhat, fährt er doch nicht ohne Gepäck. Natürlich. Wahrscheinlich hat Stuart die Absicht, sich nur die Nacht auf der Eisenbahn um die Ohren zu schlagen. Und davon verspreche ich mir einen heilsamen Einfluss auf sein Gemüt. Das verstehe ich nicht. Sind Sie noch nie nachts Eisenbahn gefahren? Doch, aber... Dann müssen Sie doch wissen, dass so eine Nachtfahrt eine ganz besondere Atmosphäre hat. Sie vermehrt die Distanz zu dem Ort, den man verlassen hat, bringt einen aber gleichzeitig in Dingen näher, die einen beschäftigen. Eigentlich mir ein bisschen zu hoch, Chef. Ich hoffe, dass das auch auf Stuart seine Wirkung nicht verfehlen wird. Und jetzt lassen Sie Miss Bellaby vorführen, Crocker. Ist was, Sergeant? Nein. Ich erfreue mich nur an Ihrem Anblick. Wenn Sie nichts dagegen haben. Och. Wie ist das nun mit unserem gemeinsamen Kinobesuch? Wann haben Sie denn mal Zeit für mich? Im Kino ist das finster, Sergeant. Da haben Sie ja gar nichts von meinem Anblick. Warum lachen Sie? Ich glaube, das ist besser für Sie, wenn ich es Ihnen nicht sage. Oh, Sie sind ein hartherziges Geschöpf. Haben Sie nicht ein klein bisschen Trost für mich? Oh, das müssen Sie doch verstehen. Wenn man hinter einem Mörder her ist, wenn man Tag und Nacht hart arbeitet, dann... Eugene. Sie sollen mich nicht immer bei meinem Vornamen nennen. Also so gut wie keine Chancen? Doch. Jane! Eines Tages werden Sie den Mörder, Mr. Jenkins, bestimmt finden. Ach, Sie sind ein Biest. Miss Bellaby, Sie sind am 14. April mit Harry Brett nach Rom geflogen. Ich verstehe nicht. Oh, ich vergaß Ihnen zu sagen, dass wir inzwischen herausbekommen haben, wer Harry Brett ist und in welcher Beziehung Sie zu ihm stehen. So. Ja. Um auf Ihre Romreise zurückzukommen. Ich muss nochmals sagen, dass ich nicht verstehe, bitte ersparen Sie es sich und uns, das zu bestreiten. Wir haben die Passagierlisten vorliegen, auch vom Flug 102 der Alitalia vom Sonntag, der 19. April, mit dem Sie allein von Rom zurückkamen. Ich darf Ihr Schweigen wohl so auffassen, dass Sie die Sinnlosigkeit eingesehen haben, erwiesene Tatsachen zu leugnen. Was ich von Ihnen wissen möchte, ist Folgendes. Wussten Sie, dass Mr. Brett offensichtlich nicht die Absicht hatte, nach London zurückzukehren? Nein, Harry. Ich meine, Mr. Brett sagte lediglich, dass wir ein paar Wochen Ferien machen würden. Darf ich das so verstehen, dass Sie andernfalls, ich meine, wenn Sie von seinen wahren Absichten gewusst hätten, nicht mit ihm geflogen wären? Woher wollen Sie wissen, dass Mr. Brett in Italien bleiben wird? Vielleicht hatte er gute Gründe. Davon weiß ich nichts. Weshalb sind Sie eigentlich so bald zurückgekommen, Miss Bellaby? Gerade sagten Sie, dass Sie ein paar Wochen Ferien machen wollten. Ich wollte nicht, dass meine Mutter sich ängstigte, wenn ich länger wegbleiben würde. Das klingt nicht sehr logisch, Miss Bellaby. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin zurückgekommen. Beweist das nicht, dass ich unschuldig bin? Zurückgekommen, ja. Aber nach Hause sind Sie nicht gegangen. Obwohl Sie nicht wollten, dass Ihre Mutter sich um Sie sorgte. Sie gingen vielmehr in die Wohnung eines Mannes, den Sie gar nicht kannten. Und Sie müssen zugeben, dass das recht ungewöhnlich ist. Was hat Ihnen Mr. Dickens gesagt? Mr. Dickens? Gar nichts. Ich habe überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Hätte er mir denn etwas sagen können? Nein, er hat mit allem nichts zu tun. Wann haben Sie Harry Brett eigentlich kennengelernt? Vor ungefähr einem Jahr. Wie stehen Sie zu ihm? Das geht niemanden etwas an. Er hat Sie gemacht, nicht wahr? Ja. Interessierten Sie sich für seine Arbeit? Gewiss. Er hat viel Talent, aber immer Pech gehabt. Er hat kaum eins seiner Bilder verkaufen können. Aber die Flugreise nach Italien, der geplante Urlaub, das widerspricht doch Ihrer Meinung, dass er sich finanziell schlecht stand. Er sagte, er hätte einen Auftrag bekommen. Was für einen Auftrag? Ich glaube, er sollte Kopien berühmter italienischer Meister anfertigen. Von Fälschung hat er nie zu Ihnen gesprochen. Fälschung? Warum haben Sie Rom so bald wieder verlassen? Ich sagte doch schon... Ich wollte nicht, dass meine Mutter... Ich will es Ihnen sagen. Sie haben in Rom erfahren, womit Harry Brett seinen Lebensunterhalt verdiente. Nämlich mit Bilderfälschung. Deswegen haben Sie ihn doch verlassen, nicht wahr? Bilderfälschung sind ein Verbrechen. Und damit wollten Sie nichts zu tun haben. Ich weigere mich, darauf zu antworten. Gut. Eine andere Frage. Ach, entschuldigen Sie, wenn sie indiskret klingt, aber wohnten Sie in Rom... In getrennten Zimmern? Natürlich. Natürlich. Sie waren aber sonst so gut wie stets in Bretts Gesellschaft. Ja, nur einmal fuhr Harry weg nach Florenz. An welchem Tag? Warum wollen Sie das wissen? Weil es ein wichtiger Punkt ist, Miss Bellaby. Erinnern Sie sich, am 14. kamen Sie abends in Rom an. Fuhr Brett gleich am nächsten Tag nach Florenz? Nein, das weiß ich genau, da waren wir in Ostia den ganzen Tag. Aber am Tag darauf. Also am 16. Ja, da fuhr Harry mittags weg. Wann kam Brett zurück? Am 17., am späten Abend. Er war also mehr als 30 Stunden weg. Ja. In Florenz? Ja, er hatte in den Offizien zu tun. Und das hat er Ihnen gesagt? Ja. Glauben Sie, dass er mich angelogen hat? Nun, 30 Stunden sind jedenfalls Zeit genug, um anstatt mit der Bahn nach Florenz mit dem Flugzeug einen Abstecher nach London zu machen. Entschuldigen Sie, Chef, wenn ich mich einmische, die Zeit stimmt nicht. Ja, das weiß ich auch, Inspektor. Dr. Melton sagte, dass Jenkins schon am 15. oder 16. April getötet wurde. Es ist doch möglich, dass sich Dr. Melton geirrt hat. Ja, Entschuldigung, Chef. Ich komme nun langsam wieder zu der Auffassung, als deuteten die Fußspuren zur Themse auf den richtigen Zeitpunkt der Tat hin. Na, vielleicht haben Sie recht, Chef. Ja, aber Brett muss ja, wenn er wirklich nach London zurück kann, mit den Passagierlisten stehen. Klocker. Ja, Sir. Rufen Sie mal den Croydon an. Ja, mach ich, Sir. Mr. Nutting, vermuten Sie, dass Harry etwas mit der Ermordung dieses Mr. Jenkins zu tun hat? Irgendjemand, Miss Bellaby, muss es ja schließlich getan haben. Flughafen Croydon. Ja, hier spricht Gottes Ja. Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Auskunft über einen Passagier. Wann soll er angekommen sein? Am Abend bzw. in der Nacht des 16. April aus Rom. Und welche Fluggesellschaft? Ist uns nicht bekannt. Und der Name des Passagiers, bitte? Brett. Harry Brett. Ein Augenblick. Ja, ich warte. Harry ist kein Mörder, Mr. Nutting. Mhm. Kennen Sie ihn so gut, um dafür Ihre Hand ins Feuer zu legen? Ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Hallo, hören Sie noch? Wir können unseren Listen nichts finden. Nein, nicht? Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Danke vielmals. Fehlanzeige, Chef. Es scheint so, als sei Brett wirklich nur in Florenz gewesen. Führen Sie Miss Bellaby wieder ab, Crocker. Gerne. Ach, wie lange wollen Sie mich denn noch festhalten? So lange, bis sich herausgestellt hat, wie Ihr Name in Mr. Jenkins Testament gekommen ist. Das muss ein Missverständnis sein. Ich sagte Ihnen schon, dass... Ich protestiere! Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten! Die ganze Geschichte ist ziemlich verfahren, Chef. Ja, und sehr unübersichtlich. Eigentlich habe ich nie wirklich daran geglaubt. Woran? Dass es ihn gibt. Wen? Nach dem großen Unbekannten. Und doch scheint er in unserem Stück mitzuspielen. Das sieht verdammt danach aus, als hätten wir ihn überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen. Merkwürdig. So ein Fall ist uns hier im Yard leider nicht mehr vorgekommen. Feierabend. Es ist spät geworden. So? Ah ja. Fahren Sie nach Hause und grüßen Sie Ihre Frau von mir. Danke. Und Sie? Gute Nacht, Holloway. Gute Nacht, Chef. Aber für den stellvertretenden Leiter der Mordkommission war dieser Wunsch noch verfrüht. Er fuhr hinaus zum Londoner Flughafen. Dort bat er die reizende junge Dame, die in dieser Nacht am Schalter Dienst hatte, um Einsicht in die Passagierlisten vom 16. April. Er beschränkte sich nicht auf die Direktflüge von Rom, sondern ließ sich alle Listen des in Frage kommenden Tages geben. Dann studierte er die Namen. Und überraschenderweise dauerte es nicht einmal lange, bis er gefunden hatte, was er suchte. Hierauf fuhr er nach Hause. Von dort aus führte er mit dem diensthabenden Chef des Überwachungsdienstes ein Gespräch, das zur Folge hatte, dass zwei Beamte sich auf den Weg zum Flughafen aufmachten. Dann schien auch für Chefinspektor Nutting endlich Feierabend zu sein. Doch da klingelte das Telefon. Nutting? Hier spricht O'Kelley vom Überwachungsdienst. Ja, was gibt's denn? Eben haben mich meine Leute vom Flughafen angerufen, Sir. Sie haben recht gehabt, er ist da. Schon? Ja, er kam vor 10 Minuten an. Im Augenblick halten ihn noch die Zollformalitäten auf. Ihre Leute sollen ihn unter Beobachtung nehmen, verstanden? Jawohl. Alles Weitere überlassen Sie mir und meinen Leuten. Ende. Ach du... Na. Holloway und Crocker werden mir die Störung ihrer... sicher übel nehmen. Aber es muss sein. Hallo, Holloway? Ja, hier ist Mrs. Holloway. Oh, Mrs. Holloway. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Kann ich Ihren Mann sprechen? Nothing hier. Ich rufe ihn sofort. Oh, vielen Dank. Ja, bitte. Holloway? Ja, Chef? Hören Sie zu. Fahren Sie sofort zum Yard und kommen Sie mit einigen Leuten nach Richmond. Peter Sam Road? Ja, Peter Sam Road, 118. Ich verständige inzwischen auch Crocker. Ist das so dringend? Ja, es eilt. Okay, Chef, ich komme sofort. Danke. Entschuldigen Sie, Chef, aber im Frühjahr sind meine Bronchien immer... Er geht aufs Haus zu. Hoffentlich geht Kaukers Vorliebe immer mit den Fäusten ans Ziel zu, weil nicht mit ihm durch. Es kann nichts schiefgehen. Das Haus ist umstellt. Er kann uns nicht entkommen. Da, er geht ins Haus. Hoffentlich nimmt er vorher noch einen Drink. Nein, er steuert gleich auf sein Ziel los. Dann nochmal. Genau das hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Das Safe ist leer, Mr. Brett. Wer sind Sie? Hände hoch! Vielleicht kriegen Sie mich nicht. Au! Fluch! Halt! Bleiben Sie stehen! Achtung, Chef! Er haut ab! Stehen bleiben! Er läuft zum Fluss! Halt! Ich hatte ihn schon so gut wie in der Tasche, Chef. Plötzlich warf er einen Stuhl nach mir und... Halten Sie den Mund! In Acht! Hierher! Der Hechtsprung war vorbildlich. Hast du ihn, Holloway? Er muss ja wieder mal auftauchen, verdammt nochmal. Also strategisch gesehen könnte man sagen, dass die Einschließung des Hauses zum Fluss eine schwache Stelle hatte. Und er hat prompt den Ausweg aus der Falle gefunden. Mr. Brett! Mr. Brett! Ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Ich weiß nicht, Chef, ob es richtig war, vom Fluss wegzugehen und hier im Yard auf weitere Nachrichten zu warten. Warum nicht? Ein pudelnasser Mensch, der fällt doch auf. Müsste nicht dem nächstbesten Streifenpolizisten auffahren. Naja, die Wasserpolizei ist verständigt. Sollte er ertrunken sein, so werden wir es ja erfahren. Eines steht fest. Brad besaß die Schlüssel zu Jenkins' Haus. Und er schien sich auch dort sehr gut auszukennen. Na, wenn er der Hersteller jener gefälschten Bilder ist, die Jenkins dann auf den Markt brachte, so ist das doch nicht weiter verwunderlich. Aber glauben Sie, Chef, dass er wirklich nur zurückgekommen ist, um aus dem Geheimsafe das Testament Harold Jenkins zu holen? Was wollte er denn damit? Verhindern, dass es in unrechte Hände fiel. Dann hat uns Miss Bellaby doch angelogen. Sie steckt mit Brett unter einer Decke. Ja. Er wusste offenbar, dass Jenkins jetzt seinen Besitz hinterlassen würde. Eben. Und wenn man im Auge behält, dass das Testament erst kurz vor Jenkins' Tod verfasst wurde, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass Jenkins gezwungen wurde, Miss Bellaby als seine Erbin einzusetzen. Ja, das klingt ganz hübsch. Hat aber einen Fehler. Welchen, Chef? Dass sich das Testament in Jenkins' Safe befand. Wenn man es ihm abgezwungen hätte, wäre es überall sonst, nur nicht dort aufbewahrt worden. Ja. Ja, das stimmt. Schade. Es wäre eine so hübsche Theorie gewesen. Nothing? Ja, hier spricht die Flusspolizei. Ja? Ungefähr 50 Yards unterhalb der Stelle, wo der Mann, den Sie verfolgt haben, ins Wasser gesprungen ist, hat man ihn aufgefunden. Hm. Danke, ich komme selbst. Holloway? Ja, Chef? Lassen Sie Miss Bedeby vorführen. Sie begleitet mich. Wohin? Ins Leichenschauhaus. Bedeby. Ja, es ist Harry Brett. Ein bedauerlicher Unfall. Er ertrank, als er in die Themse sprang, mit dem Kopf an einen Stein stieß und das Bewusstsein verlor. Aber vielleicht ist es so am besten für ihn. Ja, vielleicht. Kommen Sie. Miss Bellaby, sind Sie's? Ja. Hat man Sie entlassen? Ja, vor einer halben Stunde. Ist alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum Sie mich plötzlich entlassen haben. Ach, machen Sie sich keine Gedanken. Wichtig ist nur, dass Sie wieder frei sind. Es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Harry ist tot. Harry Brett. Oh, das ist aber eine böse Nachricht. Ja, natürlich. Wo kann ich Sie sprechen, Miss Bellaby? Auf der Bank im Regent's Park, wo wir uns zum ersten Mal sahen. Ich bin in 5 Minuten da. Und noch etwas, Miss Bellaby? Ja? Ich bin sehr froh, dass Sie wieder frei sind. Verstehe Sie, wer will, Chef, ich kann's nicht. Was verstehen Sie nicht, Crocker? Dass Sie Miss Bellaby freigegeben haben. Das ist auch nicht nötig, Crocker. Dann werden Sie das Mädchen wenigstens beobachten lassen. Nein. Also, ich bin sprachlos. Ein Zustand, Crocker, der Ihnen sehr gut ansteht. Auf Wiedersehen. Wohin gehen Sie, Chef? Ich hoffe, in einer Stunde zurück zu sein. Verzeihen Sie, Mr. Nutting. Ich hätte Sie gern einmal gesprochen. Nicht jetzt, Miss Flowers, später. Was wollten Sie denn vom Chef, kleines Mädchen? Ihm sagen, dass ich die Absicht habe, zu kündigen. Ach, tatsächlich? Ja. Naja, früher oder später habe ich sowas erwartet. Na, wenn Sie jetzt noch sagen, dass Sie in die Filmbranche umsteigen werden, dann... Woher wissen Sie das, Sergeant? Ach, du lieber Gott. Armes Mädchen. Warum denn? Ich habe einen Mann kennengelernt, der Produzent ist. Ach. Da staunen Sie was? Ja, sie suchen für einen Kriminalfilm ein Mädchen, das die Rolle der Sekretärin des Kommissars spielen soll. Und weil ich etwas davon verstehe und überhaupt der Typ bin, den sie suchen, da... Hören Sie, ich würde mir diesen Produzenten gerne mal ansehen. Warum denn das? Naja, es gibt ja im Film so Burschen. Was denn für Burschen? Wie soll ich Ihnen sowas sagen? Sowas sagen? Am besten, Sie sagen gar nichts und mischen sich nicht in meine Privatangelegenheiten. Schön, wenn Sie durchaus ins Unglück rennen wollen. Wie bitte? Wenn Sie durchaus in Ihr Unglück rennen wollen, ich habe nichts dagegen. Guten Tag, Mr. Stewart. Ich freue mich, Sie zu sehen. ich offen gestanden nicht. Wollen Sie reinkommen? Wenn Sie gestatten, gern. Wollen Sie was trinken? Ein Gläschen nur. Ich bin ja im Dienst. Ja. Immer noch oder schon wieder? Ein Unterschied, auf den es in unserem Fall nicht ankommt. Also auf Ihr Wohl, ne? Danke. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen, Mr. Stewart. Ich will nicht davon sprechen, dass Sie Sergeant O'Kelly vom Überwachungsdienst Ihre Fäuste spüren ließen. Betrachten wir diese Sache als erledigt. Die Nerven gingen Ihnen durch, nicht wahr? Überhaupt Ihre Nerven. Damit scheint es nicht besonders gut zu stehen. Dass Sie gestern London Hals über Kopf verlassen haben, war ja auch eine Art geistiger Kurzschluss. Ich wollte mal einen Tag von hier weg, das war alles. Eine Fahrt ins Blaue, was? Ist denn sowas verboten? Durchaus nicht. Zurückgekehrt sind Sie. Glauben Sie mir, Sir, ich habe mit dem Tod von Mr. Jenkins nichts zu tun. Davon bin ich sogar fest überzeugt. So? Aber was wollen Sie denn überhaupt? Sie über Ihre Nachtfahrt befragen. Über was? Na, erzählen Sie schon, was Ihnen dabei so durch den Kopf gegangen ist, Mr. Stewart. Ja, ist schon komisch, nicht? Da kommen einem so Gedanken. Man fängt an zu begreifen, dass es doch wohl sinnlos ist, was man tut. So, überhaupt, verstehen Sie? Aber richtig klar ist mir das erste der Nacht auf der Bahn geworden. Und bin ich ausgestiegen und habe den nächsten Zug nach London zurückgenommen. Kennen Sie sowas begreifen? Oh ja, Ihre überstürzte Flucht und dann die scheinbar grundlose Rückkehr haben mir geholfen, den Fall Jenkins zu lösen. So? Wieso? Eben weil darin kein vernünftiger Grund lag, begriff ich alles. Das verstehe ich nicht. Nun, wenn ich zum Beispiel gewusst hätte, Sie wollten ein bestimmtes Ziel erreichen, Sie hätten einen Plan gehabt, dann würde mich das irre gemacht haben. Das wäre ein Punkt gewesen, den ich nicht verstanden hätte. Was bedeutet haben würde, dass ich auf der falschen Fährte war. Denn zum Zeitpunkt Ihrer Flucht war ich eigentlich schon überzeugt, dass Sie am Tod Mr. Jenkins unschuldig sind. Ihre Flucht aber schien meine Meinung wieder über den Haufen zu werfen. Verstehen Sie? Nicht direkt. Wollen Sie auch noch einen? Bitte betrinken Sie sich nicht, Mr. Stewart. Ich brauche Sie noch. Sie brauchen mich? Ja. Ich bitte Sie zuerst einmal, mir den Schlüssel zum Geheimsafe in Mr. Jenkins Schlafzimmer auszuhändigen. Sie haben ihn doch bei sich. Mr. Stewart, geben Sie den Schlüssel heraus. Sie brauchen ihn ja nicht mehr. Also. Danke. Und jetzt bitte ich Sie, mit mir zu kommen. Wohin? Dahin, wo wir vor einer Woche schon einmal waren. Ins Leichenschauhaus. Na, Mr. Stewart? Ich begreife das nicht. Wie ist das denn passiert, Mr. Nutting? Ein Unfall. Dieser Mann sprang in die Themse und ertrank. Aber ich möchte von Ihnen hören, ob Sie ihn kennen. Es liegt mir viel daran, es gerade aus Ihrem Mund zu hören. Es ist Mr. Harold Jenkins. Ist denn dieser Stewart verrückt? Oder was bezweckt er mit dieser neuen Lüge? Sie tun Stewart Unrecht, Crocker. Diesmal sagt er die Wahrheit. Aber Jenkins liegt doch schon seit 3 Tagen ein paar Meter unter dem Rasen des Westfriedhofs, Chef. Der Mann, der als Harold Jenkins begraben wurde, wird im Augenblick wieder ausgegraben. Es wird sich sicher bald herausstellen, wer er wirklich ist. Und warum er in die Themse sprang, um Selbstmord zu begehen. Selbstmord? Also glauben Sie doch das? Ja, in diesem Fall wird es die Wahrheit genau treffen. Ich finde es übrigens beängstigend, dass Jenkins sich bei seinem Hechtsprung ins Wasser fast genau an der gleichen Stelle an der Stirn verletzte wie dieser Selbstmörder. Sie erinnern sich, dass Dr. Melden sagte, der Mann sei bis auf diese an sich unbedeutende Wunde unverletzt? Ja. Bei Jenkins ist es nicht anders. Beide verloren das Bewusstsein und ertranken. Moment mal, Chef. Von wem sprechen Sie jetzt eigentlich? Von Brett oder von Jenkins? Von beiden. Oder auch nur von einem. Nur die Namen wechselten von Fall zu Fall. Als Harold Jenkins bewohnte er das Haus in Richmond und besaß den Kunstladen in der City. Als Harry Brett aber fälschte er Bilder französischer Impressionisten in seinem Atelier in Chelsea. Ja, soll das heißen, dass er ein Doppelleben geführt hat? Ja. Von dem niemand etwas wusste? Offenbar. Aber doch Miss Bellaby. Nein, sie kannte nur Harry Brett. Aber Stuart muss eingeweiht gewesen sein. Er hat ja Brett sprechen wollen. Vergessen Sie das nicht. Stuart bestreitet, gewusst zu haben, wer Brett war. Er hat ihn damals, als er zu mir hinausfuhr, ja auch nicht zu Gesicht bekommen. Er war Jenkins aus Dankbarkeit völlig ergeben. Das benutzte der Kunsthändler, um ihn in seinen Plan einzusparen. Was für einen Plan? Nun, es ging einfach darum, auf welche Weise ein Mensch verschwinden konnte, um als ein anderer unerkannt irgendwo weiterzuleben. Jenkins hatte Wind davon bekommen, dass seine Fälschungen in New York und Brüssel aufgedeckt worden waren. Er war also in Gefahr und beschloss, im Ausland unterzutauchen. Mit Stuarts Hilfe fingierte er den Mord. Sie brachten gemeinsam das Wohnzimmer in Unordnung, brachten sich kleine blutende Verletzungen bei, daher die Gruppen 0 und A, präparierten damit Wohnzimmer und Bad, sorgten für die Fußspuren zur Themse und dass ich den Fetzen der Wolldecke fand. Daraus sollten wir schließen, der Ermordete wäre im Fluss versenkt worden. Da ist aber noch ein Knoten in Ihrem Strecksturm, Chef. Wieso? Woher kam der Tote, den Stuart als Jenkins identifizierte? Lieber Crocker, in London benutzen jedes Jahr eine Menge von Leuten, die ihr Leben nicht mehr für lebenswert halten, die gute alte Themse. Einer von ihnen war dieser Mann. Und als Stuart im Leichenschauhaus stand, benutzte er die willkommene Gelegenheit, die ihm völlig unbekannte Leiche als die von Jenkins zu identifizieren. Dabei kam ihm Mrs. Kents Horror vor dem Anblick der Leiche zustatten. Sie erinnern sich, dass sie nicht wagte, einen Blick auf die Bahre zu werfen. Ja, das stimmt. Jenkins hatte Stuart beauftragt, ihn vom Stand der polizeilichen Ermittlungen zu benachrichtigen und gab ihm darum die Adresse in Chelsea. Dass wir auf dem Umweg über das Bild Margaret Bellabys im Laden in der Ivy Lane auf den Namen Harry Brett stoßen würden, konnte er nicht ahnen. Ach ja, Miss Bellaby. Ja, das war die schwache Stelle in Jenkins Plan. Er hoffte, dass sie bei ihm bleiben würde, auch noch, als er gestand, dass er ein Bilderfälscher sei. Aber Chef, da ist doch noch die Sache mit dem Testament. Die ist ganz einfach. Jenkins wollte es natürlich nicht darauf ankommen lassen, alles, was er besaß, zu verlieren. Er konnte aber auch nicht sein Bankkonto völlig auflösen, weil das Verdacht erregt hätte. So hob er nur die 5.000 Pfund ab und hoffte im Übrigen, über Margaret Bellaby, die alles andere erben sollte, in den Besitz seines Vermögens zurückzugelangen. Das Testament sollte Stuart, der Gras über die Geschichte gewachsen war, an Dr. King, den Notar, senden, der dann ordnungsgemäß und ohne Kenntnis der Umstände als Nachlassvollstrecker in Tätigkeit getreten wäre. Er ist also von Rom doch noch einmal nach London zurückgeflogen. Wieso stand sein Name da nicht in den Passagierlisten? Er stand ja darauf, Crocker. Aber ich habe selbst mit dem Flughafen telefoniert. Ja, aber Sie nannten den Namen Brett. Er war jedoch, wie ich später selbst anhand der Listen feststellte, als Jenkins gereist. Verdammt nochmal. Die Idee war nicht schlecht. Er dachte, dass nach Jenkins niemand suchen würde. Denn der war ja ermordet worden. Ich weiß nicht, Chef. Wenn ich mir jetzt alles so überlege, na, dann kommt es mir vor, als ob wir gleich am Anfang hätten wissen müssen, lieber dass... Lieber Crocker, Sie sollten inzwischen gelernt haben, dass ein Fall, wenn er gelöst ist, immer viel einfacher aussieht als vorher. Damit ist es genauso wie sonst im Leben. Wenn man immer von vornherein wüsste, was gespielt wird, wäre alles leichter. Sie haben wohl heute Ihren philosophischen Tag, Chef. Und was also den großen Unbekannten betrifft... Na, lassen wir die Toten ruhen. Genau. Sie werden diesen Gleichmut brauchen, Crocker. Miss Flowers geht am ersten. Und soll sie? Ich weine ihr keine Träne nach. Ja, den Eindruck haben wir auch. Ja, bitte. Guten Morgen, Mr. Nutting. Die Post. Guten Morgen, Miss Flowers. Übrigens, Chef, ich habe da ein Mädchen kennengelernt, das 300 Anschläge in der Minute macht. Ich weiß zwar nicht, ob das viel ist, aber sie scheint mir genau der Typ zu sein, den wir hier brauchen. Zumal wir mit Sekretärinnen bisher ja nicht gerade verwöhnt worden sind. Die ist zu. Sag mal, Crocker, wie lange dauert es eigentlich, bis du deine Enttäuschung in Sachen Liebe zu überwinden pflegst? 24 bis 72 Stunden, Holloway. Und die können verdammt lang sein. Hallo! Ja, ja Chef, was gibt's? Mr. Dickens schreibt uns, meine Herren. Edgar Dickens und Margot Bellaby geben sich die Ehre, ihre Verlobung anzuzeigen. Sieh mal an! Das aparte Mädchen hat sich also auch nicht gerade lange bei der Trauer über den Verlust ihres Verflossenen aufgehalten. Warum regen Sie sich eigentlich darüber nicht auf, Holloway? Da ist noch ein handschriftlicher Vermerk. Unser besonderer Dank gilt den Beamten der Mordkommission, denen wir unser Glück verdanken. Das war der dritte und letzte Teil unseres Kriminalhörspiels Der große Unbekannte von Karl Richard Scholl. Es sprachen Mr. Dickens, Hans-Jörg Fellmi, Margot Bellaby, Anne Rottenberger, Inspektor Holloway, Gerhard Becker, Chefinspektor Nutting, Hans-Peter Thielen, Miss Flowers, Giselheid Hönsch, O'Kelly, Wolf Schlamminger, Sergeant Crocker, Jean Schmiede, Mr. Stewart, Alwin Joachim Meyer. Ferner wirkten mit Frank Barowski, Karl-Heinz Bender und Günter Kirchhoff. Musik Kurt Herdinger. Ton und Technik Albert Wegener und Harro Beuth. Regieassistenz Klaus Verbitzki. Die Regie hatte Hermann Pfeiffer.